sei uns Wiedersehen. Werden Wünsche in Erfüllung gehen. Und es kommt uns beiden wie ein Märchen vor, dass grad wir uns suchten und auch fanden. Und dass grad ich mein Herz an dich verlor. Ja, warum liebe ich gerade dich? Welch ein Leben, welch ein Wunder. Ja, warum schau ich hier nur nach dir? Nur die Liebe erklärt es mir. Schließlich wohnen hier noch Millionen. Doch eine Hoffnung mach ich mir nur bei dir. Ja, solange es dich für mich gibt, sind wir beide nur noch verliebt. Immer wenn wir auseinandergehen, kommt die Frage nach dem Wiedersehen. Wieder fühle ich Sehnsucht, die wie Feuer brennt. Wieder wirst du suchen und mich finden, bis uns kein Tag, kein Augenblick mehr trennt. Ja, warum liebe ich gerade dich? Welch ein Leben, welch ein Wunder. Ja, warum schau ich hier nur nach dir? Nur die Liebe erklärt es mir. Schließlich wohnen hier noch Millionen. Doch eine Hoffnung mach ich mir nur bei dir. Ja, solange es dich für mich gibt, sind wir beide nur noch verliebt. Ja, warum liebe ich gerade dich? Welch ein Leben, welch ein Wunder. Beide.